بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، بارك الله فيكم. unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Subul al-Salam und wir sind beim Buch von Nahrungsmittel oder überhaupt Lebensmittel oder Essen. Und wir sind bei Hadith 1225. Deshalb Geduld mit ihm und Barakallahu fikum, weil wir auf Arabisch und Deutsch sprechen. An Ibn Abbas radiyallahu anhu qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an qatli arba'in min al-dawab, an-namla wal-nahla wal-hudhud wal-surat. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. بارك الله فيكم. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فقال جماهير أهل العلم نهي كذلك عن أكلها. وطبعا المعنى هنا أن النملة لا تقتل، وهذا إجماع، إلا طبعا إذا في سبب لقتلها. وكذلك بالنسبة للنحلة والهدهد والصرد. الصرد يا أخوة طائر صغير له، صغير جدا هو، ورأسه أحيانا أزرق أو أسود أو أحمر، ومشهور في بعض البلاد، يعني قليل الوجود في البلاد الحارة كثيرا غير موجود، إنما البلاد المعتدلة، ويظهر في بعض البلاد في الصيف، وفي بعض البلاد ما يظهر، يعني إما في الصيف غالبا في الصيف، ويهاجر من بلد إلى بلد. إلى بلد. وهذا الصرد بارك الله فيكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. طبعا ما هي علة القتل؟ الله أعلم. هو طائر يأكل ويؤكل، يعني تأكله الطيور المفترسة، وهو نفس الطائر مفترس. أما الهدهد والنحلة والنملة معروفة. بارك الله فيكم. حديث 1229. ابن عباس رضي الله عليه erzählt, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم verbot, dass man vier Tiere tötet: Ameise, النمله, Bienen, النحله, الهدهد. ما لي لا أرى الهدهد. Das ist ein Vogel mit Suleiman a.s. Subhanallah, ich hab. Suleiman a.s. mit Salomon. Wie ist das? Spatz. Nee, das war nicht Spatz. Al-Hudhud. In der Geschichte von Suleiman a.s., als er die Tiere angeschaut hat und da gab es ein Tier nicht. Ich kenne den Namen. Ist das der Sobirov? Aha, wie heißt das? Wiederhopf. Wiederhopf, genau. Wiederhopf heißt das. Wiederhopf, ja. Das heißt, Barakallahu fikum, Wiederhopf was Surat, das heißt Würger oder Neuntöter. Das ist Neuntöter und Würger, das sind die gleiche, sozusagen die gleiche Rasse. Und diese Tiere hat der Prophet sozusagen verboten zu töten. Das heißt, nehmen wir nochmal Ameise, النحلة بينة، الهدهد فيدهوف، und الصرد versus 9 Täter oder Bürger. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmed, bei Abu Dawud und Ibn Hibban hat das als Sahih eingestuft. Die meisten Gelehrten oder sage ich jetzt die größte Mehrheit der Gelehrten des Islam sagen, weil der Prophet ﷺ das verboten hat, diese Tiere zu töten, das heißt automatisch auch, man darf nicht das Fleisch von diesen Tieren essen. Bezüglich die drei, das bedeutet Nahla, Biene und Wiederhupf und Asurat, das bedeutet neun Töter oder Würger, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten bezüglich Töten dieser Tiere. Aber bei Al-Namla, wird bei Ameise, ist es Ijma', ist es mit Konsens, dass man diese nicht töten darf. Außer, dass man dafür sozusagen einen Grund hat. Angenommen, eine Biene will dich oder greift dich an und du machst so und du tötest sie, dann bist du. Oder zum Beispiel, du läufst und Ameisen sind unter deinem Fuß und du hast das nicht gemerkt, dann kannst du das machen. So aufpassen, barakallahu fikum, das geht darum. وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع الضبع صيد صيد هي قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان بارك الله فيكم يعني هذا قد يستشكل على بعض الناس لما يعلم أنه يجمع أن الضبع وحش والضبع حيوان مفترس والضبع له ناب فكيف يجوز ذلك بارك الله فيكم الحديث أولا صحيح لأن هناك من أراد أن يضعف مثل هذا الحديث والحديث فيه دليل على أكل الضبع وإليه ذهب الشافعي وهذا مخصص أو مستثنى من حديث كل ذي ناب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب والضبع عنده ناب ولكن هنا استثني منه وكذلك بارك الله فيكم روى أبو داود حديثا عن جابر مرفوعا الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل الضبع يؤكل وهو صيد وفي كبش مسن و بارك الله فيكم أما الذين قالوا من أهل العلم أنه لا يجوز أكل الضبع فاستدلوا بحديث خزيمة ابن جزء وفيه أو يؤكل الضبع أو أيأكل الضبع الضبع أحد ف هذا الحديث متفق على ضعفه متفق على ضعفه في ذاك ما يستدل به إذا بارك الله فيكم يجوز أكل لحم الضبع قد يقول الإنسان ولكن ما استسيغ ذلك أحد ما أمرك أنك تأكله ولكن من أكله فنعم ولكن لا يجوز لك أن تحرمه إلا بدليل وأما بارك الله فيكم أكل لحم الضبع ففيه معجزة فيه معجزة الضبع الحيوان الوحيد الذي إذا أكل حيوانا آخر حتى لو كان عظم فإنه يهضمه هضما تاما يعني ما يبقى منه شيء سبحان الله فقط الضبع يعني الضبع إذا أكل عظم أو أكل لحم حيوان آخر فمعدة الضبع تهضم هذا الذي أكل فلذلك ما يبقى في دمه شيء من ذلك ولذلك والله أعلم حكمة تحليل أكل لحم الضبع وجعل أن الضبع صيد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بارك الله فيكم حديث 1236 ابن أبي عمار هايس عبد الرحمن بن أبي عمار المكي erzählte sagte جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله is the Gefährte von unserem Propheten Muhammad Sallam. Er sagte ihm, ist Hyäne, die Hyänen, ist eine Hyäne Jagd? Also kann man eine Hyäne jagen, um das zu essen? Der sagte ja. Der sagte, hat der Prophet das gesagt? Jabir sagte ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Das hat bei Imam Ahmed und bei den vier und Al-Bukhari hat das als Sahih eingestuft und auch im Hibban. Das ist Barakallahu fikum. Das ist eine Sache, die manche vielleicht nicht verstehen würden. Und sagen, wir haben voriges Mal doch drüber gesprochen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jedes Fleisches eines Tieres verboten hat, wenn dieses Tier ein Eckzahn hat. Und Abdabir hat Eckzahn. Das wird Hyäne. Hat Eckzahn. Dann wie? Gibt es hier einen Widerspruch? Wenn man Barakallahu fikum kein Wissen hat, dann wird man vielleicht behaupten, es wäre oder es gäbe Widerspruch. Aber es gibt hier keinen Widerspruch. Warum? Weil der Prophet allgemein verboten hat, jedes Tier, wenn das Tier ein Eckzahn hat. Aber Haie, also Haifisch, hat auch Eckzahn. Und Hyäne hat auch Eckzahn. Aber das ist hier ausgenommen. Bei dem Haifisch, weil alles, was im Meer lebt, erlaubt ist. Und bei Hyäne, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass das Jagd ist. Dass du kannst das jagen und essen. Und damit diese Aussage natürlich stärker wird, Abu Dawud hat auch überliefert, dass Jabir erzählt hat, Abdab'u Said Hyäne ist ein Jagd. Und wenn ein Muhrim ist derjenige, der in Hajj ist oder in Umrah, das ist, wenn man Ihram anlegt, diese beiden zwei Tücher. Sag, wenn ein Muhrim von Dabir, von Hyänefleisch isst, dann muss er einen Bock als Sühne schlachten und das Fleisch von Hyäne wird gegessen. Deshalb, das ist deutlich. Aber manche Gelehrte haben gesagt, nein, man darf Hyänefleisch nicht essen und sie haben eine Überlieferung geholt und das ist bei Tirmidhi, dass er gefragt hat, dass Khuzaima ibn Juzr gefragt hat, darf man Abdabir Fleisch essen? Oder der hat das so, keiner wird Hyäne Fleisch essen. Aber diese Überlieferung ist mit Konsens schwach. Und schwache Überlieferungen dürfen nicht als Beweis genommen werden. Sabarakallahu fikum, Abdabir ist erlaubt. Ich weiß, dass einer oder der andere sagen wird, wie, aber subhanallah, es gibt dabei ein Wunder. Das ist ein Wunder eigentlich, dass für jene Fleisch erlaubt ist. Wo ist der Wunder? Barakallahu fikum, Hyäne ist nur das Tier. Alles, was dieses Tier frisst, wird hundertprozentig verdaut. Wenn auch Knochen ist, dann wird verdaut. Und da wird im Blut gar nicht bleiben, außer was eine Stärke für diese Hyäne ist. Und deshalb, da kann man nicht mehr sagen, ja, da gibt es sozusagen Abfälle oder etwas von den Tieren, Reste von den Tieren im Magen auch dieser Hyäne. Alles, was er frisst, wird total verdaut. Was gut ist, wird resorbiert. Und was schlecht ist, wird sozusagen absorbiert. Und so, Barakallahu fikum, man kann sagen, das ist ein Wunder eigentlich, dass der Prophet von etwas spricht und dann sucht man nach der Weisheit und da findet man diese Weisheit. Wallahu ta'ala ala alam. Und subhanallah, dies, was ich euch erzähle hier bezüglich Hyäne, das ist nicht von heute erforscht, sondern die Gelehrten des Islam, die haben das vor 1000 Jahren gesagt. Wie haben Sie gewusst? Das kann ich euch auch nicht erzählen. Deshalb war Allah fikum hier eine Flasche. Wenn man sagt, ach, aber ich kann nicht hygienisch, wie das hässlich aussieht und so weiter. Okay, du brauchst das nicht zu essen. Keiner hat dir gezwungen, das zu essen. Aber du kannst nicht sagen, haram. Solange wir einen Beweis haben, dass es erlaubt ist. Und übrigens, erlaubt, dass man sagt, etwas ist haram, ist nicht leicht. Diese Sache, was manche Leute heute so spontan sagen, haram, nein, das geht nicht, verboten. Das sagt man nicht im Islam. Weil wir für Verbot klare Beweise haben müssen. Deshalb dieses erlaubt und verboten ist nicht leicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الأنعام فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف وهو كذا كما قال فهو ضعيف ولذلك بارك الله فيكم في القنفذ وجهان وجه أنه يحرم ووجه أنه لأنه خبيث من الخبائث ووجه أنه حلال وطبعا أهل هذه المسألة خلافية معروفة بين أهل العلم فمنهم من يقول الأصل في الحيوانات الإباحة ومنهم من يقول الأصل في اللحوم المنع إلا بالذكاء ولو كان هذا فالقنفذ ما تؤكل والله تعالى أعلى وأعلم ولكن المالكية ترى بالجواز بارك الله فيكم ابن عمر الحديث طبعا ضعيف باعتبار الحديث ضعيف فما نستطيع نقول هذا دليل فيبقى الأمر على الاجتهاد بارك الله فيكم ابن عمر erzählte dass jemand ihm die Frage gestellt hat bezüglich Komfort. Subhanallah. Na, Moment, ich war gleich. Ich weiß, was Komfort ist. Entschuldigung, wir haben noch einen deutschen Bruder da. Bitte schön. Und der kleine Igel. Ja, tut mir leid, ja. Aber Ramazan, Achi Barakallahu Fik, du bist Ausländer und du kennst, dass Kumfus Igel ist und wir haben einen deutschen Bruder hier, Abdelkader, der weiß das nicht. Ja, aber gute Integration, Meister. Und was sagen wir zu dem Bruder? Gestern war er, der wollte was beantragen. Was beantragen? Ich habe nicht gesagt. Der wollte was beantragen, der hat mit den Leuten gesprochen, keiner hat verstanden. Auf jeden Fall, dann haben die ihm gesagt, haben Sie Ihren Ausweis? Der hat Ausweis rausgezogen. Deutsch, weißt du? Die Leute, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Nein, es geht nicht mehr. Lass auf, hat er mir gesagt. Fair. Auf jeden Fall. Entschuldigung, nochmal zum Thema. Ibn Umar hat gesagt, jemand hat ihm die Frage gestellt bezüglich Igel. Bezüglich Igel. Er sagte, er hat ein Ayah gesagt, sofort. Und zwar, sprich, ich finde nicht Verbotenes bezüglich, was Allah subhanahu wa ta'ala mir erlaubt hat, außer, und da hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, zum Beispiel Chinsir, Blut und so weiter. Das ist in Surat Al-An'am, der 145. Es gab einen alten Mann dort. Er sagte, ich habe Abu Huraira gehört. Gehört. Er sagte, der Prophet, beim Propheten wurde Igel erwähnt und der Prophet sagte, das ist unrein, von den unreinen Tieren. diese Überlieferung ist bei Imam Ahmed Abu Daud, aber die Überlieferung ist schwach. Die Überlieferung ist schwach. Und weil das schwach ist, da kann man das nicht mehr als Beweis nehmen. Also wäre das authentisch, dann hätte man sofort sagen können, Al-Qunfus, das Wort Igel, ist verboten. Igelfleisch ist verboten. Aber es geht hier nicht. Wa barakallahu fikum. Die Gelehrten des Islam haben zwei Ansichten oder Meinungen bezüglich Igelfleisch. Abu Hanifa und Ahmed meinen, Igelfleisch ist verboten. Aber Imam Malik meint, das ist halal. Das ist erlaubt. Und natürlich, barakallahu fikum, dies, weil die Gelehrten unterschiedliche Ansichten haben können und könnten bezüglich bestimmter Themen. Aber ursprünglich ist diese Meinungsverschiedenheit basiert auf einer Basis oder basiert auf einer Aussage. Manche Gelehrten sagen, Basis oder ursprünglich, die feed alle Tiere. Alle Tiere sind verboten oder Fleisch von Tieren ist verboten, solange das Tier nicht geschlachtet wird. Und die anderen Gelehrten sagen, alles ist erlaubt, solange wir keinen Beweis haben, dass dies verboten ist. Diejenigen, die sagen, alles ist erlaubt bezüglich Fleisch, ja, bezüglich Fleisch, aufpassen. Alles ist erlaubt bezüglich Fleisch, außer dass wir ein Verbot haben, dann sagen sie, es gibt kein Verbot für Igelfleisch, deshalb wir dürfen. Andere sagen, alles ist verboten, kein erlaubtes oder erlaubte Erlaubnis bekommen haben. Deshalb sagen sie, wir haben kein Erlaubnis für Igelfleisch, deshalb ist es verboten. Und das sind die beiden Ansichten diesbezüglich. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ibn Umar, radwallahu alayhi, qal, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, عن الجلالة وألبانها أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي وهو في صحيح أبي داود وأخرج الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن العاص نحوه وقال حتى تعلف 40 ليلة وكذلك في رواية عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها ولأبي داود أن يركب عليها وأن تشرب ألبانها والجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. الجلالة ما معنى الجلالة؟ الجلالة هو الحيوان الذي يعتمد بغذائه على فضلات الحيوانات الأخرى. العذرة هي يعني فضلة الحيوان، يعني البعر مثلا يأكل بعر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يشرب بول الحيوانات الأخرى، هذا يسمى الجلالة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة عن ركوبها وعن أكل لحمها وعن شرب لبنها سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو كذلك الدجاج. فلذلك ظاهر الحديث على تحريم ذلك. واختلف أهل العلم طبعا هنا في قضية متى يكون الحيوان جلالة. قال ما يكون الحيوان جلالة إلا إذا هذا الحيوان النجاسة، ومنهم من قال ما إذا أكل النجاسة خلاص فإنه ما يفعل. ولذلك بارك الله فيه في كيف تحبس. قالوا تحبس أياما، قالوا ثلاثة أيام، ثلاثة، والحديث 40 يوما، 40 يوم تحبس تعطى طعام آخر وثم تؤكل. ثم تؤكل. طبعا اختلف أهل العلم في ذلك. قيل الدجاج، انتبهوا، قيل الدجاج 3 أيام، والشاة 7 أيام، والبقرة والناقة 14، حتى يطيب لحمها وثم تؤكل. فياك بارك الله فيكم، سبحان الله. وهذه أيضا من الأمور العظيمة في ديننا. تعرفوا أنتم هذا المرض الذي يسمى جنون البقر. جنون البقر هذا أصله لأن البقر يعتمد في طعامه على العذرة وفضلات الحيوانات الأخرى. بالعلف يأتوا له بفضلات الحيوانات الأخرى، وبالعظام وبالحيوانات الميتة وبالخنازير وكذا يضعوها كلها في العلف، فصار هذا البي اس اي اللي هو داء جنون البقر. ونحن في ديننا الحمد لله من قبل إذا كان الحيوان يعتمد في غذائه على هذا فلا يؤكل حتى يطهر وثم يؤكل، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. حديث 1336، ابن عمر رضوان الله عليه زاكته ده قفي صلى الله عليه وسلم فبوت دس من الجلالة دس فلايش من الجلالة است und Milch darf und trinkt. Was ist Al-Jallala? Al-Jallala, das ist das Tier, das Haupt oder der Hauptfutter vom Tier ist Reste und Abfälle von den anderen Tieren. Abfälle von den anderen Tieren, Kot und so weiter von den anderen Tieren. Und dieses Tier nennt man Jallala. Deshalb der Prophet hat verboten, dass man das Fleisch von Al-Jallala isst und dass man auch Milch davon trinkt. Und in einer anderen Überlieferung bei Abu Dawud, man darf auch das nicht reiten. Man darf das auch nicht reiten. Und man darf auch kein Milch davon trinken. Und bei ein Hadith bei Ad-Dakhutni al-Bayhaqi, das soll, wenn man das essen will, das ist das Fleisch, da soll dieses Tier 40 Tage gesperrt werden und bekommt gute Fütter, das wird Fütterung wird gut sein, nicht Abfälle und Reste von den anderen Tieren. Dies nennt man Al-Jallala. Natürlich, das kann bei Kamelstuten sein, das kann bei Kühen sein, bei Schafen sein und auch bei Hühnern. Und die Gelehrten haben gesagt, ja, wann ist ein Tier Jallala? Wann ist ein Tier Jallala? Da haben sie gesagt, das ist, wenn das Tier, das Haupt, die Hauptfütterung für dieses Tier, Füttermittel, das Hauptfüttermittel von diesem Tier, ist von Abfällen und Resten von den anderen Tieren. Dann ist das Jallala. Weil einige sagen, wenn man nur einmal, wenn das Tier einmal von Kot zum Beispiel von anderen Tieren isst, dann ist das verboten. Wie lange muss man warten, bis man dieses Tier oder das Fleisch des Tieres essen kann und darf? Die Gelehrten haben verschiedene Ansichten. Manche sagen, bei Hühnern 3 Tage, bei Schafen 7, bei Kühen und Kamelstuten 14 Tage. Aber das Hadith ist doch 40 Tage. 40 Tage. Wie bei manchen Gelehrten sagen 3 Tage. Auf jeden Fall, hauptsächlich ist die Sache so, dass dieses Tier gesperrt wird, bekommt neue Fütter, reine Fütter, und dann kann man dieses Tier, kann man das Fleisch vom Tier essen oder Milch trinken oder auch reiten, wenn das Kamelstute ist und so weiter. Und subhanallah, das ist nochmal ein Wunder für die Leute, dass wir in unserer Religion sowas haben. Ihr kennt doch, ihr habt gehört von BSE. Das ist dieser Kiewahn oder Rinderwahn, sagt man. Und man weiß heutzutage wissenschaftlich, dass der Grund dafür, dass die Tiere erkrankt werden, das war, dass die Tiere von Resten anderer Tiere und von Abfällen von den anderen Tieren gefüttert worden waren. Und subhanallah, in unserer Religion ist es sowieso verboten, dass die Fütter von einem Tier die Reste und Abfälle von anderen Tieren ist. Ja. Und das ist für manche Leute, die noch sozusagen denken, dass Islam nicht die Wahrheit ist. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wie könnte der Prophet so etwas erzählen? Vor 1400 Jahren. Er hat weder Mikroskope noch Labor gehabt. Und er hat das gesagt. Und schaut mal, heute haben wir, vielleicht vor 100 Jahren, hättest du das den Leuten gesagt, hätten sie gesagt, ach, was ist das? Aber heute, wenn du das sagst, aha, sagt man, ja, genau, BSE ist einer der Gründe, so und so und so. Also Schwein, Chef, ja? Schwein, was hat Schwein damit zu tun? Er ist auch abgehört. Schwein sowieso ist haram. Das geht hier um Tiere, die normalerweise erlaubt sind. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. بارك الله فيكم. تقدم هذا في كتاب الحج. أبا قتادة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نحن حرم ولا نأكله ولكن حرم. فلذلك يحل أكل لحم الحمار الوحشي بالإجماع. بارك الله فيكم. أبو قتادة رضوان الله عليه أتسيلك بتسجلي دكشي فون سيبرا دس بخفيت دافون جيسن هات. Und zwar, barakallahu fikum, das war zur Hajj-Zeit, der Prophet Sassan wurde, man hat ihm, Abu Qatada hat ihm Zebrafleisch geschenkt, der Prophet Sassan sagte, wir sind Hurm. Deshalb hat der Prophet dann später davon gegessen. Deshalb, barakallahu fikum, ist es mit Konsens eigentlich, dass man Zebrafleisch essen darf. Wir müssen unterscheiden zwischen Esel, was Wildesel ist, und das ist in diesem Zusammenhang Zebra, und zwischen einem häuslichen Esel, was man nicht essen darf. Aufpassen. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. بارك الله فيكم. لحم الفرس والحصان حلال إلا عند المالكية، فهم يكرهون لحم الفرس والحصان. ولكن مر معنا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الحمر الأهلية، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بلحم الفرس. فذاك وهنا حديث واضح ظاهر، والحديث عند البخاري ومسلم بارك الله فيكم، وفي رواية الدارقطني فأكلنا نحن وأهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكلنا نحن وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فذلك يجوز ذلك. طبعا المالكية قالوا أن حلها كان قبل فرض الجهاد وإلى غير ذلك، لأن الحصان أصلا للركوب وكذا، فهذا ما فيه دليل على عدم الحل. الله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. أسماء رضوان الله عليها، أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليهما، زاكت في هذا ein Pferd zur Zeit vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم geschlachtet und wir haben davon gegessen. Das war Bukhari Muslim. Das bedeutet, diese Überlieferung ist klar, dass man Pferdefleisch essen darf. Pferdefleisch ist es erlaubt. Natürlich aber, wenn ein Pferd 5 Millionen Euro kostet, du wirst das nicht schlachten, oder? Dann bist du verrückt, wenn du das schlachtest. Und deshalb sagen manche Gelehrten, ja, die Pferde sind eigentlich nicht um zu verzehren oder damit man das schlachtet und isst. Und wenn sie so denken, das ist okay. Aber allgemein in der Religion Pferdefleisch ist erlaubt, außer bei Malikiten, die sagen, dass es unerwünscht, dass man isst. Barakallahu fikum, das Hadith ist klar. Und wir haben auch vor vorigen Unterricht noch ein Hadith genommen. Der Prophet hat verboten, dass man das Fleisch von häuslichen Eseln isst, aber hat erlaubt, dass man Pferdefleisch isst. Und hier ist bei Ad-Darqutni noch eine Überlieferung, dass Asma sagte, wir haben davon gegessen und auch die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben davon gegessen. Deshalb Pferdefleisch ist erlaubt. Pferde ist egal, häuslich oder nicht. Wa'an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal ukila ad-dabbu ala ma'idati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. بالنسبة للضب الضب اختلف فيها أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه و النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله صلى الله عليه وسلم ولكن أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي وفي رواية لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه فذاك الصحيح في لحم الضب أنه يجوز ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله هو النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله فذاك بعض العلم يرى الحل وبعضهم يرى التحريم بعضهم يرى الكراهة ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كله فإنه حلال تريد تأكله كله حلال ولكن أنا ما أحبه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم ولا أنهى ما أنهى عفوا ولا أكل أنا ما أحب لحم الضب وطبعا في رواية عند أبي داود من حديث عبد الرحمن ابن حسنة أنهم طبخوا ضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه فألقوها فبذلك بارك الله فيكم باعتبار هذه الأحاديث كلها لازم لابد من الجمع بين هذه النصوص لذلك بارك الله فيكم يجوز أكل الضب وأما النهي الذي جاء عنه فهو للكراهة النبي يكرهه يكره أكله ولكن أحله والله تعالى على وعلم بارك الله فيكم ابن عباس رضوان الله عليه ذاكته أيد أكسن فلاي وغد أم تيخ des Prophet صلى الله عليه وسلم auf dem Tisch vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gegessen das Hadith ist bei Bukhari und Muslim das Hadith البخاري والمسلم بارك الله فيكم دي جلاختن des Islam bezüglich Eidachsenfleisch Eidachsenfleisch Eidachsen ja die das ist das kleine was so ja pass auf das Krokodil dich nicht frisst Barakallahu fikum, die meisten Gelehrten des Islam sagen, dass Eidachsenfleisch erlaubt ist. Ayyad sagte, das ist verboten und bei Ahnaf, das ist unerwünscht. Barakallahu fikum, warum gibt es diese unterschiedlichen Ansichten der Gelehrten? Weil die Hadithe, die uns überliefert worden sind, die sind verschieden. Einmal, der Prophet hat gesagt, ich verbiete das nicht. Ich verbiete das nicht, aber ich esse das nicht. Einmal hat er gesagt, isst nicht davon. Einmal hat er gesagt, es gab eine Gruppe von Volk Israels, sie wurden umgewandelt und ich habe Angst, dass sie umgewandelt sind in Eidachsen. Deshalb esse ich davon nicht. Und einmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, isst davon, aber das ist nicht mein Essen. Deshalb jetzt, wenn man nur eine Überlieferung nimmt, dann diejenigen, die sagen, diese Überlieferung nehmen? Ist das nicht? Punkt. Diejenigen, die das erlaubt finden, der Prophet sagte, ist davon. Und diejenigen, die sagen, unerwünscht, die sagen, der Prophet sagte, ich mag das nicht, ich wünsche mir nicht, dass ich das esse. Und die drei haben ihre Beweise. Deshalb, was macht man im Islam? Man nimmt alle Beweise zusammen, alles. Und aus diesen Beweisen sagt man, das ist so oder so und so. Und deshalb aus der Allgemeinheit der Beweise kann man sagen, Eidachse Fleisch ist erlaubt, aber unerwünscht, weil der Prophet sozusagen das nicht gemocht hat. Und wenn der Prophet sozusagen etwas nicht gemocht hat, das heißt nicht, dass es automatisch verboten ist. Weil hier, das geht nicht um Religion, das geht um Essen. Wallahu ta'ala ala wa a'la. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها فنهى عن قتلها بارك الله فيكم الضفدع لا يجوز قتلها واضح ولكن هل هذا يعني لا يجوز أكلها اختلف طب ما في شيء واضح يقول لا ولكن الاحتياط أن الإنسان أيضا لا يأكل منها والله تعالى أعلى وأعلى بارك الله فيكم عبد الرحمن بن عثمان القرشي erzählte dass ein Arzt dem Propheten صلى الله عليه وسلم die Frage gestellt hat bezüglich Frosch Genau, Frosch. Frosch. Ich meine, meine Tierwelt ist heute beschädigt. Tut mir leid. Ich meine, weil man jeden Tag so viele Tiere sieht, da kann man sich nicht erinnern. Ja? Das ist die Sache. Der Prophet S.A.W., ein Arzt hat dem Propheten S.A.W. die Frage gestellt bezüglich Frosch, dass ein Frosch getötet wird und als Medikament benutzt wird. Der Prophet S.A.W. sagte, du darfst das nicht töten. Deshalb, Frösche zu töten, ist verboten in unserer Religion. Aber wie ist das mit Froschfleisch? Darf man das essen, darf man nicht? Man kann nicht genau sagen. Die Gelehrten, einige Gelehrten sagen, man darf, und einige sagen, man darf es nicht. Warum? Weil man sagt hier, der Prophet hat es verboten zu töten, das heißt automatisch auch, man darf das nicht essen. Weil wenn du dieses Fleisch, das Fleisch von Frosch oder Froschfleisch essen willst, dann musst du das Tier töten, damit du das isst. Und der Prophet hat verboten zu töten, deshalb logisch, du darfst das Fleisch nicht essen. Aber das ist nicht hier klar. Aber deshalb aber als Sicherheit für dich selber, dass du das nicht machst. Wallahu ta'ala ala. Ich will noch etwas, das war das letzte Hadith für heute. Ich will noch etwas, barakallahu fikum, dann könnt ihr eure Fragen stellen. Ich meine, etwas ist bemerkenswert. Und zwar Hadith 1235 bezüglich Abdab, Eidachs. Barakallahu fikum hier, das wurde erwähnt von Ibn Abbas, ala ma'idati Rasulillah. Das wird, es wurde Eidachsfleisch auf dem Tisch des Propheten Muhammad, des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegessen. Das wird, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf einem Tisch gegessen. Ja, am Tisch. Weil einige Leute sagen, du musst auf dem Boden essen. Subhanallah, hier, Tisch. Ich meine, das sollte nicht jetzt, das heißt nicht unbedingt, dass es wie dieser Tisch ist oder wie einer anderen. Aber das heißt, es ist kein Problem, dass man auch auf dem Tisch ist. Weil einige Leute sagen, du musst auf dem Boden schlafen, du musst auf dem Boden essen, du musst auf dem Boden, ich weiß nicht was alles. Und wenn du was anderes machst, dann sagen sie, ach, das ist gegen die Sunna. Was ist gegen die Sunna? Das hat nicht jetzt mit der Religion zu tun, ob du auf dem Boden isst oder auf dem Tisch isst oder auf dem Mond isst. Das hat mit der Religion an sich selbst nichts zu tun. Aber es gibt natürlich bestimmte Haltungen, dass man beim Essen nicht haben darf oder nicht sozusagen nicht machen darf. Deshalb, barakallahu fikum, bemerkt ihr dies. Und noch etwas als Bemerkung: Tabib, das ist Arzt, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt. Subhanallah. Überlegt euch, ein Arzt kommt zum Propheten und stellt ihm die Frage. Und das ist so: Die Ärzte heute, wenn sie etwas haben, dann sollen sie die Gelehrten fragen, bevor sie ein Medikament verschreiben, bevor sie was machen, damit sie wissen, ob das halal oder haram ist. Nicht, dass man erstmal alles haram macht und dann sagt man, ja, die Gelehrten sollen sprechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, durch den Fall Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan. مسألة قال أكل الضب على مائدة رسول الله لأنه في بعض الناس اليوم يقولوا لازم تأكل على الأرض سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مائدة مضر المائدة تكون مترين ولا متر ولا خمس متر وثم شوفوا الطبيب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله وهذا الواجب اليوم أيضا على الأطباء أن يسألوا أهل العلم في الأمور التي لا يعرفوها وليس يفعل كل شيء ثم يقع في أمور لا يعرفها نسأل الله أو في أمور حرام نسأل الله العافية والسلامة نعم الضب تعرف هذه السحلية كبير هذا هو يعيش في الصحراء كفتار لا كفتار ضبع هذا مثل التمساح بس يعيش بالصحراء مثل التمساح صغير اي يعيش في الصحراء ما تشوف نعم الضبع غير الضب ها خلاص وقف يا شباب كم بسنه بارك الله فيك In asiatischen Ländern wie Indonesien, Malaysia, da sind zum Beispiel Krokodile auch viel vorhanden. Fällt Krokodile auch mit unter Eidechsen, weil die gehört auch? Nein. Ja. Krokodil ist verboten. Klar, weil Krokodil erstmal Raubtier ist und zweitens Krokodil hat Eckzähne und Krokodil darfst du überhaupt nicht essen, das ist mit Sicherheit. Und Krokodil ist kein Meerestier. Das ist kein Tier wie Haie oder so. Das ist das Flusstier. Ja. Nicht Fluss auch. Das ist eigentlich halb sozusagen. Weil ein Krokodil auch außerhalb leben kann. Und wo wir hier gerade in Deutschland leben, einige Jäger bieten Rehfleisch. Ja, Rehfleisch ist erlaubt. Aber wer hat das gejagt und wer hat das geschlachtet? Also die deutschen Jäger, die... Es gibt deutsche Jäger, es gibt Muslime, Jäger, Muslim, wird also sofort als Terrorist eingestuft. Aber ich meine, Jäger, da gibt es Christen, da gibt es Juden, da gibt es Atheisten, da gibt es, was ist das? Ich weiß, was sie vom Glauben, auf jeden Fall sind mir nicht bekannt, dass die islamischen Glauben anhaben. Ja, dann isst du davon nicht. Okay. Weil wenn wir wissen, wer gejagt hat und wie gejagt ist, sowieso isst du davon nicht. Das kommt, das nächste Mal reden wir über Jagd und über Schlachten. Das nächste Kapitel. الدجاج ولا هذا الدجاج متوحش الدجاج في عمومي إذا كان يأكل دائما فضلات الحيوان الأخرى فلا لا يجوز برا يتركوه بعرف ولكن إذا كنتم تروه أنه يأكل من العذرة يعني يأكل بعر ويأكل مثلا هذه الجلة اللي بنسميها عندنا الجلة اللي هي العذرة تبع البقر تشلى يعني وهذه الأمور فهذا لا يجوز. الطير اللي سميته أول مرة ما ينكتب شو اسمه؟ الصرد. الصرد هذا من إشلاء طير عربي؟ لا هو صرد صغير هيك. اللي مثل الجامبالك يعني. هذا اللي يشبه طير الأبابيل شو اسمه يعني؟ مش بعرف من وقعه هو سوى طير الأبابيل تبع. نعم. أي اسمه بالكلمة؟ فراسيكا. فراسيكا. ابني عش بالبيوت فوق على السقف. سنونو. لا. جاي تكله؟ السنونو. يأكل ما أعلم. هذا أبنا قالوا هو طير الأبابيل. طير الأبابيل من؟ يسكن بالسقف البيوت لما يوقع على الارض ما يقدر يطير صح بس عالي هو عالي سنونو ايه سنونو هذا احنا نسكن وياكل طيور اخرى؟ ما لا حرام السنونو تقتله والله انا اعلم يمكن هو السرط ممكن بس ما اعرف ما اعلم صدر ابيض هي صدر ابيض خلص عرفته ذنب هيك والله عرفنا السنونو يا اخي هذا راس لا لا لا الزاج اللي باع لا ترى بابي أنا مش عارف بقية اسمه هذا اللي قلت له يسكن فوق هذا سنونو لا سنونو غير هذا غير هذا ترى بابي أسود كامل سنونو أسود كامل فاش والآخر أبيض أسود السنونو طيب السنونو الأبيض والسنونو ما بعرف السنونو ينزل يشرب من الأرض وهاي يطير بس يطير أبابيل ما يقدر ينزل إذا يوقع على الأرض لازم ما يشيله يطير يسكن فوق بالسقف لما يجي يطير ينزل يمكن عندنا بس أنا ما أعرفه عندنا ما في شيء حتى في الطيور لا طير أبابيل لا مشي طفاشة خاطر شو ما كل بلدك لا لا طفاشة غير اسمه أنا عندنا طير أبابيل دي بدأ أشتغل معنا في خاقي نخان فوقل في زاغن دينين زش الطير أبابيل أبو بس الطير أبابيل باين فايس نيت und nu auch was ist so nun auf deutsch weiß ich nicht ich meine ich bin in Vogelkunde ich bekomme bestimmt eine 6 ich bekomme eine 6 bestimmt wenn wir hier Vögelprüfung machen werden ich habe keine Vögel